2. Wörter bauen. Sprechen Sie laut nach. Orchester. Musik. Orchestermusik. Deutsch. Kurs. Deutschkurs. Englisch. Kurs. Englischkurs. Deutsch. Lehrerin. Deutschlehrerin. Computer. Kurs. Computerkurs. Partner. Interview. Partnerinterview. Familie. Name. Familienname. Kurs. Büro. Kursbüro.